Vorsitzende von dem Zentralrat, der Superauserwählt wieder was zu meckern hat. Die Bonzen an Bonn, die knien sich gleich hinein. Sie fangen an zu kriechen, jeder will der Erste sein. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, ja, in den Arsch. Schon damals in der Schule, da fing der Ärger an. Mein Opa war ein Mörder und ich war schuld daran. Die ganzen miesen Lügen, ich konnte sie nicht mehr hören. Ich sagte, Lehrer, steck sie dir dahin, wo sie hingehören. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, ja, in den Arsch.